Laut dem Erlass des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVJK wurde Che Il zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVJK in Großbritannien ernannt.